Station 2. 1. Sprachschatten. 1. A. Hören Sie genau zu. Morgens stehe ich um 6:30 auf. Du stehst um 6:30 auf. Die Sprechstunde ist von 8 bis 12. Die Sprechstunde ist von 8 bis 12. Meine Arbeit ist ziemlich anstrengend. Ziemlich anstrengend.